Deutschlandfunk Kultur Tonart. The Grateful Dead waren eine Band, die weit abseits des Mainstream existiert hat und die dennoch enorm erfolgreich waren, zumindest in ihrer Heimat in den USA waren sie das. Auf dem Gipfel ihres Ruhms, da waren Grateful Dead die am besten verdienende Liveband des Landes. Und das, obwohl sie in ihrer langen Karriere nur einen einzigen Top Ten Hit hatten. Und viele Radiostationen haben ihre Musik gar nicht gespielt, wegen ihrer liberalen politischen Einstellung und dem offensiv zur Schau gestellten Drogenkonsum der Dead. Das erste Konzert von Grateful Dead fand unter diesem Namen am 4. Dezember 1965 statt, also heute vor genau 60 Jahren, und zwar bezeichnenderweise bei einem öffentlichen LSD-Test in San Francisco. Laufe über Land über eine legendäre Band, die es zwar schon lange nicht mehr gibt, die aber die US-amerikanische Counterculture bis heute entscheidend geprägt hat. Driving that train, pound cocaine. Die Wurzel des regelsprengenden kalifornischen Grateful Dead-Konglomerats war die traditionelle amerikanische Musik, Bluegrass und Country und Blues, in der es der Ex-GI Jerry Garcia zu einem virtuosen Akustikgitarristen und Banjo-Spieler geschafft hatte. In einem Musikgeschäft in Menlo Park gab er Unterricht und gründete mit Kollegen eine Jug Band. Eine Art Vorläufer von Skiffle war das, mit seinem Vertretungslehrer an der zweiten Gitarre, zwei Freunden an Schlagzeug und Bass und einem Blues-Enthusiasten namens Pigpen McKernan an der Orgel. Der überredete die anderen, doch elektrisch zu spielen. Und was daraus wurde, waren diese zu abendfüllenden Jams ausgedehnten instrumentalen Dialoge, dieses gern mal vierstündige, inständige Gitarrengenudel, bei dem die kontrollierten Psychedelika zum Instrumentarium gehörten. Kurioserweise war es die CIA, die diese Spielweise ermöglichte. Die Agency suchte andere, effektivere Befragungstechniken als Waterboarding und dergleichen. Also verteilte sie pures LSD und guckte durch Spiegelwände zu, was der Wirkstoff mit den Leuten machte. Und Ken Kesey, der alte Beatnik, machte den Beamten klar, dass er die Versuchskaninchen auftreiben würde und lud die in ein Doppelhaus in San Jose ein. Dort verteilte seine Mary Prankster-Kommune LSD-Dosen und diese Musiker aus Frisco spielten dazu. Sie hatten sich auch einen neuen Namen zugelegt aus dem Wörterbuch: The Grateful Dead. Die Dead spielten meist vier Melodieströme gleichzeitig, die Leadgitarre, die Rhythmusgitarre, der Bass und die Orgel, und sie erzeugten dichte, aber swingend lockere Geflechte aus Tongirlanden, die sich immer weiter fortpflanzten. Die Fans wiederum, Deadheads genannt, entwickelten daraus eine tiefe, nonverbale Mythologie, die wiederum von den Instrumenten weitererzählt wurde. Und manchmal war Jerry Garcia, der Haupterzähler, so bewegt, dass er beim Solo Tränen überströmt mit dem Rücken zum Publikum für die Band spielte, für die Techniker, für die Menschheit. Zuerst spielten The Grateful Dead psychedelischen Prog-Rock, dann Folk- und Country-basierte Songs in ständig wechselnden Besetzungen. Die Fans wiederum verwandelten die Musik der Band dann in ein lebendiges und pulsierendes Universum, das sich in einer unaufhörlichen bunten Explosion von T-Shirts, Autoaufklebern, Coverbands und immer mehr herumschwirrenden Aufnahmen von Dead-Konzerten manifestierte, da die Band das Mitschneiden erlaubte. Und eine Gemeinde von völlig entrückten Anhängern folgte der Band, wo immer sie hinfuhr, kampierte auf Parkplätzen und wuchs zu einem unkontrollierbaren, vielarmigen Monster. trucking, got my chips cashed in. Keep trucking, like the doodah man. Together, more or less in line. Just keep trucking on. Und vielleicht wäre das immer so weitergegangen. Aber als Jerry Garcia im August 95 in einer Entzugsklinik in der San Francisco Bay Area starb, weil Diabetes und Heroinsucht ihn zuletzt doch dahingerafft hatten, da lösten sich die Grateful Dead 4 Monate später offiziell auf. Aber der Mythos und das Erbe dieser einzigartigen Musiziermaschine feiern sich bis heute weiter. In diversen Folgeformationen wie Dead & Company, im Phänomen der Jam-Bands wie Fish und in immer mehr jetzt kostenpflichtigen Live-Mitschnitten. Aus dem Internet-Archive sind nämlich zig kostenlose Konzertmitschnitte seit ein paar Jahren verschwunden. Got a wife in Chino, baby, the one Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. I said I'm running, but I took my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. The Grateful Dead waren das gerade nochmal zu hören mit dem Song Friend of the Devil. Heute vor 60 Jahren hat die Band in San Francisco ihr allererstes Live-Konzert gespielt. Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Was ist ein Song? Für Bob Weir war ein Song eine Lebensform, ein lebendiger Organismus. Und genau so hat er die Songs mit seiner Band The Grateful Dead auch gemacht und gedacht. Musik als Wesen, das den Musiker selbst transformieren, hypnotisieren kann, auf eine andere Bewusstseinsebene bringen, ganz im Sinne der Hippie-Ära. Geboren 1947 in San Francisco, ist Bob Weir am Samstag in seiner Heimatstadt gestorben. Sky Nonhoff erinnert hier an den Musiker. Ich muss so 6, 7, 8 Jahre alt gewesen sein, als ich Elvis im Fernsehen gesehen habe. Das war so etwa wie, wow, schau dir den an, der hat sein Ding gefunden, der macht richtige Musik und das war original meins. Das wollte ich auch machen. I gotta do that. Der King aus Memphis, Elvis also, hätte sich wohl einigermaßen schwer gewundert, dass sich dieser Musiker auf ihn berief. Sein Name, Bob Weir, ein langhaariger Jüngling, der 1965 bei den sogenannten Acid-Tests in San Francisco aufspielte. Öffentlichen Happenings, bei denen mit LSD angereicherte Limo ausgeschenkt wurde. Er nahm natürlich selbst den einen oder anderen großzügigen Schluck und während Mauern und Menschen um ihn herum in bunten Farben zerflossen, machte Bob Weir noch eine bewusstseinserweiternde Erfahrung. Dass es durchaus so herum sein kann, dass nicht der Gitarrist den Song, sondern der Song den Gitarristen spielt. Die Band, in der Weir die Rhythmusgitarre spielt, heißt kurz darauf The Grateful Dead. Eine Hippie-Kommune, deren Sound so far out soll heißen, schwerst abgefahren ist, wie der palindromische Titel ihres zweiten Albums, Aoxomoxoa lautet er. Berühmt macht sie auch, dass sie ihre Songs bei jedem Konzert anders spielen, ein Improvisationskonzept, das böse Zungen argwöhnen lässt, dass diese Musiker zu stoned sind, um auch nur einmal perfekt performen zu können. Aber auch das kann man andersrum sehen. Bob Weir. If we were to try to do stuff just müsste ich unsere Songs zum 400. Mal so spielen wie auf Platte, würde ich mir eine Waffe besorgen, auf den nächsten Glockenturm steigen und von dort aus wahllos Leute abknallen. Ich kann das nicht, will das auch gar nicht. Andere Musiker sind eher brillante Techniker und bringen einen Song so zum Leben. Und das ist auch wunderbar so. Aber unser Ding war das eben nicht. just fine, but that's not how we did it. Trucking, got my chips cashed in, keep trucking, like the dude of man together, more or less in line, just keep trucking on. Tatsächlich haben The Grateful Dead nicht nur einen schier endlos langen Atem, sondern strafen alle Nörgler Lügen. Mit Alben wie Working Man's Dead oder American Beauty, auf denen sie Folk, Blues und Country auf unnachahmlich eigenwillige Weise verschmelzen. Und mit dem oft geschmähten Borderline-Disco-Album Shakedown Street von 1978, auf dem Bob Weir eben mal zeigt, wie funky ein amerikanisches Weißbrot sein kann. Und schöner als er kann sowieso niemand erklären, was Songs womöglich wirklich sind. Ein Song ist eine Lebensform, eine außerirdische Lebensform. Neulich habe ich es sogar geträumt. Mein alter Kumpel Cherry kam vorbei und stellte mir einen Song vor. Und der kam hinter ihm herein. Er sah aus wie ein riesiger, zimmergroßer, transzendentaler Hirtenhund. Er schnupperte an mir und ich tätschelte ihn ein bisschen. Tja, und dann fingen wir an, den Song zu spielen und zu singen und wurden selbst Teil dieses lebenden Organismus. Organism. Auf den üblichen beste Gitarristen aller Zeiten Listen wird man Bob Weir vergeblich suchen. Im Gegensatz zu den meisten besten Gitarristen aber hat er beim Monterey Pop Festival gespielt, 1969 in Woodstock oder vor 600.000 Zuschauern 1973 in Watkins Glen. Als Teil jenes Gegenkulturkollektivs, das sich The Grateful Dead nannte, einer Band, die nie einen Hit und doch Abermillionen Anhänger hatte, heute noch hat. Während Bob Weir einmal gesagt hat, eine Melodie müsse man schnell festhalten, gleich mal ausprobieren, sonst sei sie nämlich sofort wieder weg. Und das ist eine hübsche Vorstellung, dass Musik nichts anderes als kosmische Energie ist und die Songs auf die Erde kommen, weil sie gehört werden wollen. Ein Nachruf auf Bob Weir. Der Musiker ist am Wochenende im Alter von 78 Jahren in San Francisco gestorben. Er hat die Grateful Dead mitbegründet und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, sich da nochmal reinzuhören, dann empfiehlt sich der Titel Truckin' zum Unterwegssein und Ankommen.